Die Club Night heute mit Sven Feld. They keep us moving. They keep. Fit. Aha, hausi, hausi, hausi. Ich sag euch gleich, holt auch mal Zettel und Stift. Heute gibt's wieder gute Party-Infos. We'll be right back. Thank you. Die neue Barbarella. The Future. We'll be right back. Barbarella. HR3 Club Night. Verkehrslage A3 Frankfurt Richtung Köln zwischen Ransbach-Baumbach und Dierdorf, Vollsperrung nach Unfall. Vorsicht, an der Unfallstelle ist Benzin ausgelaufen.

Fade. Spektrum. Soeben ist auch mein Studiogast eingetroffen mit dem Pauli, Kid Paul und Pauli, yeah, yeah. Und dieses Stück trägt den Namen Kinetic, remixed by Orbital. HR3 Club Night mit Sven Veth. Und die nächste halbe Stunde wird der Kid Paul machen aus Berlin. House DJ heute Abend im Oben.

Thank you. Das war Kid Paul. Und das ist die neue Zion. Raindrops. Kuckuck, ist da jemand? Club Night. Wir unterbrechen ganz kurz für eine wichtige Verkehrsmeldung. 23 Uhr und genau 2 Minuten. Hier ist HR3 mit dem Radioservice. Ganz kleinen Moment. A3 Frankfurt Richtung Köln zwischen Ransbach, Baumbach und Dierdorf. Vollsperrung nach Unfall. Vorsicht, an der Unfallstelle ist Benzin ausgelaufen. Und Landkreis Gießen, die Landesstraße 3093 ist zwischen Lolla-Ruttershausen und Wettenberg-Wismar nach Unfall in beiden Richtungen gesperrt. We'll be right back. Ja, und das ist England House, das ist Passion, die Get Decor und es gibt noch ein paar Partytermine. Einmal natürlich die Information zum Eurohaus, was wir jetzt im Sommer über im Ohm machen. Und ja, Surprise DJ. Hat er das schön gemacht, oder? We'll be right back. sehr hausy heute, hm? Bye. Love Train 92, die Ansage der Ansagen, Party, Party, Party. 3. Juli bis 5. Juli in Berlin, von Frankfurt nach Berlin, der E-Train. Was fährt denn überhaupt für ein Train? Kleinen Moment. Ah ja, der Love Train von Frankfurt nach Berlin, 3. Juli bis 5. Juli, das habe ich eben schon gesagt. Ja. Also ich kann sowas eigentlich nicht so gut. Ah ja, including Two Club, Chillout, Waggons, Bus Transfer und jetzt macht der Pauli weiter. Pauli, mach mal die Ansage weiter. Ja, ja, der Herr Spoon. Ja, ja, das kennen wir. Okay, das hat er schon mal gesagt. 3. bis 5. Juli in Berlin findet das statt. Wir fahren mit dem Zug dahin. 700 Leute fasst der Zug. Sag dir mal was, Leute. Sag dir mal was. Studio-Posse. Ja, da ist sie ja. Das ist ja toll. Ja, was ist dabei? Genau, Love Train, Chill-Out-Waggons haben wir dabei. Dann natürlich Bustransfer zu der Halle hin und weg. Und was geht da ab? Freitagabend dicke, dicke Party. Und Samstag wandeln wir dann ein bisschen am Kudamm rum. So ungefähr 15.000 Raver werden erwartet. Auf dem Kudamm hoch und runter mit Musik. Wir haben natürlich unseren eigenen Waggon dieses Jahr dabei mit einer riesen, riesen Lautstärke. Und Samstagabend weiter Party und dann geht's halt Sonntag wieder nach Hause. Tickets bekommt ihr beim Delirium, Embargo, Hufmagazin. Und der Vorverkauf läuft ab jetzt. Ob geht er? Love Train, take a ride. Love Train, take a ride. Love Train, take a ride. Love Train, take a ride. Love Train, take a ride. Love Train. Take a ride, Love Train. Take a ride, Love Train. Take a ride, Love Train. Take a ride, Love Train. Take a ride, Love Train. Take a ride, Love Train. Take a ride, Love Train. Take a ride, Love Train. Take a ride, Love Train. Take a ride, Love Train. Take a ride, Love Train. is the right to freedom of opinion and expression. We'll be right back. Was hast du eigentlich vor, Dave? Dave, ich glaube, ich kann eine Antwort auf diese Frage verlangen. Dass bei mir nicht alles in Ordnung gewesen ist. Aber ich kann dir versichern, zuverlässig versichern, dass bald alles wieder vollkommen in Ordnung sein wird. Ich fühle mich jetzt schon viel besser. Du kannst es mir glauben. Ich weiß, ich habe in letzter Zeit ein paar grobe Fehler gemacht. Aber ich kann dir die feste Zusicherung geben, dass ich bald wieder ganz normal funktionieren werde. Ich glaube noch immer mit der größten Begeisterung und Zuversicht an das Unternehmen. Thank you. Dave. Nee, ich bin's doch, das ist weg. Was ist denn los da? Hä? Was geht denn ab da dort? Ja, was ist denn? Ja, das ist Station Rose, Dave. So, also Leute, nicht vergessen, Love Train. Heute Abend Kid Paul im Omen. Morgen Abend 70s und 80s Party im Omen. Und das ganze Wochenende im Dorian Gray die Energy Rave. Ich für meinen Teil werde am Montagmorgen da auflegen von 4 bis 7. Und, halt. Jetzt drehen wir die Dave einfach mal den Saft ab. Ja, ja, ja. Und jetzt lassen wir mal die Sonne aufgehen mit der neuen Barbarella. When you make love to Barbara. An angel doesn't make love, an angel is love. Thank you. Barbarella, and you are the girl who must do it. So. Ja, das war die neue Barbarella. Also dann, ich wünsche euch viel Spaß heute Nacht und die ganze Pfingstwochenende. Feiert, feiert, feiert und nochmal feiert.